Abraham brach dann von dort auf und zog in den Südgau, wo er seinen Wohnsitz zwischen Kades und Sur nahm. Er hielt sich aber zeitweise auch in Gera auf und gab seine Frau Sarah für seine Schwester aus. Da sandte Abimelech, der König von Gera, hin und ließ Sarah zu sich holen. Aber in der Nacht kam Gott zu Abimelech im Traume und sagte zu ihm: »Jetzt bist du des Todes wegen der Frau, die du dir hast holen lassen. Sie ist ja eines Mannes Ehefrau.« Abimelech war ihr aber noch nicht nahe gekommen, darum antwortete er: »O Herr, du wirst doch nicht ein schuldloses Volk umbringen. Hat er nicht selbst zu mir gesagt, dass sie seine Schwester sei? Und auch sie selbst hat erklärt, er sei ihr Bruder. In der Unschuld meines Herzens und mit reinen Händen habe ich dies getan.« Da sagte Gott weiter im Traume zu ihm: »Auch ich weiß, dass du in der Unschuld deines Herzens so gehandelt hast, und ich selbst habe dich davor behütet, dich gegen mich zu versündigen. Darum habe ich auch nicht zugelassen, dass du sie berührest. So gib also jetzt dem Manne seine Frau zurück, denn er ist ein Prophet. Dann wird er Fürbitte für dich einlegen, dass du am Leben bleibest. Gibst du sie aber nicht zurück, so wisse, dass du mit all deinen Angehörigen sterben musst.« Am anderen Morgen in der Frühe rief Abimelech alle seine Diener zusammen und teilte ihnen den ganzen Vorfall mit. Da gerieten die Männer in große Bestürzung. Abimelech ließ dann Abraham rufen und sagte zu ihm: »Was hast du uns da angetan? Worin habe ich mich dir gegenüber verfehlt, dass du eine so große Verschuldung auf mich und mein Reich gebracht hast? Du hast an mir in einer Weise gehandelt, wie es nicht recht ist.« Weiter sagte Abimelech zu Abraham: »Was hast du denn dabei gedacht, dass du so gehandelt hast?« Da antwortete Abraham: »Ja, ich dachte, es sei sicherlich keine Gottesfurcht an diesem Orte zu finden, und man werde mich um meiner Frau willen ums Leben bringen. Übrigens ist sie wirklich meine Schwester, die Tochter meines Vaters, nur nicht die Tochter meiner Mutter, und hat so meine Frau werden können. Als mich Gott nun aus meines Vaters Hause ins Ungewisse wegziehen hieß, da habe ich zu ihr gesagt: Erweise mir die Liebe, dass du überall, wohin wir kommen werden, von mir sagst, ich sei dein Bruder.« Da nahm Abimelech Kleinvieh und Rinder, Knechte und Mägde und schenkte sie Abraham, und seine Frau Sarah gab er ihm zurück. Dann fügte er hinzu: »Mein Land steht dir nunmehr offen, nimm deinen Wohnsitz, wo es dir gefällt.« Zu Sarah aber sagte er: »Hier gebe ich deinem Bruder 1000 Silberstücke. Das soll für dich ein Sühnegeld in den Augen aller sein, die bei dir sind, so dass du nun in allem gerechtfertigt dastehst.« Darauf legte Abraham Fürbitte bei Gott ein, und Gott ließ Abimelech und seine Frau und seine Mägde wieder gesund werden, so dass sie wieder Kinder bekommen konnten. Denn der Herr hatte den Mutterschoß aller Frauen im Hause Abimelechs fest verschlossen, um Sarahs, der Frau Abrahams, willen. Der Herr suchte dann Sarah heim, wie er verheißen hatte, und tat an ihr, wie er zugesagt hatte. Da wurde Sarah guter Hoffnung und gebar dem Abraham in seinem Greisenalter einen Sohn zu der Zeit, die Gott ihm im Voraus angegeben hatte. Abraham gab dann seinem Sohne, der ihm geboren war, den Namen Isaak und beschnitt seinen Sohn, als er 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. 100 Jahre war Abraham alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Da sagte Sarah: »Ein Lachen hat mir Gott bereitet. Jeder, der die Sache hört, wird über mich lachen.« Weiter sagte sie: »Wer hätte wohl je dem Abraham gesagt, dass Sarah noch Kinder an der Brust nähren würde? Und doch habe ich ihm in seinem Greisenalter einen Sohn geboren.« Und der Knabe wuchs heran und wurde entwöhnt. Da veranstaltete Abraham am Tage der Entwöhnung Isaaks ein großes Gastmahl. Als nun Sarah sah, wie der Sohn der Ägypterin Hagar, den diese dem Abraham geboren hatte, sich ausgelassen benahm, sagte sie zu Abraham: »Verstoße diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohne, mit Isaak, erben.« Dieses Wort missfiel dem Abraham sehr, mit Rücksicht auf seinen Sohn. Aber Gott sagte zu Abraham: »Lass es dir um den Knaben und um deine Magd nicht leid sein. Gehorche der Sarah in allem, was sie von dir verlangt, denn nur nach Isaak soll dir Nachkommenschaft genannt werden. Doch auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volke werden lassen, weil er dein Sohn ist.« So stand denn Abraham am andern Morgen früh auf, nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und gab es der Hagar. Er legte es ihr auf die Schulter, dazu auch den Knaben, und entließ sie so. Da ging sie weg und irrte in der Wüste von Beerseba umher. Als dann das Wasser im Schlauch zu Ende gegangen war, warf sie den Knaben unter einen der Sträucher und ging hin und setzte sich abseits ihm gegenüber, einen Bogenschuss weit entfernt. »Denn«, sagte sie, »ich kann das Sterben des Knaben nicht ansehen.« Sie setzte sich also ihm gegenüber, er aber fing an, laut zu weinen. Da hörte Gott das Schreien des Knaben, und der Engel Gottes rief der Hagar vom Himmel her die Worte zu: »Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat das Schreien des Knaben gehört, da wo er ist. Steh auf, hebe den Knaben auf und halte ihn fest mit deiner Hand, denn ich werde ihn zu einem großen Volke werden lassen.« Dann tat Gott ihr die Augen auf, dass sie eine Quelle mit Wasser erblickte. Da ging sie hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Und Gott war mit dem Knaben, so dass er heranwuchs. Er wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und zwar wohnte er in der Wüste Paran. Und seine Mutter nahm ihm eine Ägypterin zur Frau. Zu derselben Zeit hatte Abimelech nebst seinem Heerführer Pichol eine Unterredung mit Abraham und sagte: »Gott ist mit dir in allem, was du unternimmst. Darum schwöre mir jetzt hier bei Gott, dass du weder gegen mich noch gegen meine Kinder und Kindeskinder jemals treulos handeln willst. Dieselbe Freundschaft, die ich dir erwiesen habe, sollst du auch mir und dem Lande erweisen, in dem du dich als Fremdling aufhältst.« Da antwortete Abraham: »Ja, ich will den Schwur leisten.« Abraham machte aber dem Abimelech Vorhalt wegen eines Wasserbrunnens, den die Knechte Abimelechs sich mit Gewalt angeeignet hatten. Abimelech erwiderte: »Ich weiß nicht, wer das getan hat. Weder hast du mir bisher etwas davon mitgeteilt, noch habe ich bis heute davon gehört.« Da nahm Abraham Kleinvieh und Rinder und gab sie Abimelech. Und sie schlossen beide einen Vertrag miteinander. Als nun Abraham noch 7 Schaflämmer besonders stellte, sagte Abimelech zu Abraham: »Was sollen diese 7 Lämmer hier bedeuten, die du besonders gestellt hast?« Er antwortete: »Die 7 Lämmer musst du von mir annehmen, damit dies mir zum Zeugnis diene, dass ich diesen Brunnen gegraben habe.« Darum nannte man diesen Ort Beerseba, das heißt 7 Brunnen oder Eidesbrunnen, weil sie beide dort einander geschworen hatten. Nachdem sie so einen Vertrag zu Beerseba geschlossen hatten, brach Abimelech mit seinem Heerführer Pichol auf und sie kehrten ins Philisterland zurück. Abraham aber pflanzte eine Tamariske zu Beerseba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes, an. Abraham hielt sich da noch geraume Zeit als Fremdling im Philisterlande auf. Nach diesen Begebenheiten stellte Gott Abraham auf die Probe und sagte zu ihm: »Abraham!« Dieser antwortete: »Hier bin ich.« Da sagte Gott: »Nimm Isaak, deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und geh in die Landschaft Moria und bringe ihn dort als Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir angeben werde.« Da sattelte Abraham am andern Morgen früh seinen Esel und nahm 2 von seinen Knechten und seinen Sohn Isaak mit sich. Er spaltete Holz zu einem Brandopfer und machte sich auf den Weg nach dem Orte, den Gott ihm angegeben hatte. Als er am dritten Tage die Augen aufschlug, sah er den Ort in der Ferne liegen. Da sagte Abraham zu seinen Knechten: »Bleibt ihr für euch hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten. Dann kommen wir wieder zu euch zurück.« Hierauf nahm Abraham das Holz zum Brandopfer und belud seinen Sohn Isaak damit. Er selbst aber nahm das Feuer und das Schlachtermesser in die Hand, und so gingen die beiden zusammen weiter. Da sagte Isaak zu seinem Vater Abraham: »Mein Vater!« Abraham antwortete: »Was willst du, mein Sohn?« Da sagte er: »Wir haben hier wohl das Feuer und das Holz, aber wo ist das Schaf zum Brandopfer?« Abraham erwiderte: »Gott wird schon für ein Schaf zum Brandopfer sorgen.« So gingen die beiden zusammen weiter. Als sie dann an den Ort gekommen waren, den Gott ihm angegeben hatte, baute Abraham daselbst den Altar und legte das Holz zurecht. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben über das Holz. Darauf streckte er seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her die Worte zu: »Abraham, Abraham!« Er antwortete: »Hier bin ich.« Jener rief: »Leg deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nicht zuleide. Denn jetzt weiß ich, dass du gottesfürchtig bist und mir daher deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hast.« Als Abraham dann um sich schaute, sah er einen Widder hinter sich, der sich mit seinen Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Da ging Abraham hin, holte den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham nannte dann jenen Ort: »Der Herr sieht.« Daher sagt man noch heutiges Tags: »Auf dem Berge, da der Herr gesehen wird.« Hierauf rief der Engel des Herrn dem Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her die Worte zu: »Ich schwöre bei mir selbst«, so lautet der Ausspruch des Herrn, »dafür, dass du so gehandelt und mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hast, will ich dich reichlich segnen und deine Nachkommenschaft überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch deine Nachkommenschaft sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, zum Lohn dafür, dass du meiner Aufforderung nachgekommen bist.« Darauf kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück, und sie machten sich auf den Weg und begaben sich miteinander nach Beerseba, wo Abraham seinen Wohnsitz nahm. Nach diesen Begebenheiten wurde dem Abraham gemeldet: »Auch Milka hat deinem Bruder Nahor Söhne geboren, nämlich seinen erstgeborenen Uz und dessen Bruder Bus und Kemuel, den Vater Arams, und Keset sowie Haso, Pildas, Jitlaf und Betuel.« Betuel aber war der Vater der Rebekka. Diese 8 Söhne gebar Milka dem Nahor, dem Bruder Abrahams. Auch sein Nebenweib namens Nehuma hatte Söhne, nämlich Theba, Saham, Tahas und Macha. Als Sarah dann ihr Leben auf 127 Jahre gebracht hatte, starb sie in Kirjat Arba, das ist Hebron, im Lande Kanaan. Da ging Abraham hin, um Sarah zu beklagen und zu beweinen. Hierauf stand Abraham von der Seite seiner Verstorbenen auf und verhandelte mit den Hethitern so: »Ich bin nur ein Fremdling und Beisasse hier bei euch. Überlasst mir also ein Erbbegräbnis bei euch, damit ich meine Tote, die in meinem Hause liegt, begraben kann.« Die Hethiter gaben dem Abraham folgende Antwort: »Höre uns an, Herr, du lebst hier als ein Gottesfürst unter uns. Begrabe deine Tote in dem besten von unseren Gräbern. Keiner von uns wird dir seine Grabstätte zur Bestattung deiner Toten versagen.« Da erhob sich Abraham, verneigte sich tief vor den Bewohnern des Landes, den Hethitern, und sagte weiter zu ihnen: Wenn ihr denn einverstanden seid, dass ich meine Tote, die in meinem Hause liegt, hier begrabe, so erweist mir die Liebe und legt ein gutes Wort für mich bei Ephron, dem Sohne Zohars, ein, dass er mir die Höhle in der Machpela überlasse, die ihm gehört und die am Ende seines Feldes liegt. Für den vollen Wert möge er sie mir zu einem Erbbegräbnis in eurer Mitte überlassen. Nun saß Ephron mitten unter den Hethitern und gab dem Abraham vor den versammelten Hethitern im Beisein aller, die ins Tor seiner Stadt gekommen waren, folgende Antwort: Nicht doch, Herr, höre mich an. Das Feld schenke ich dir, auch die Höhle, die sich darauf befindet, schenke ich dir. Im Beisein meiner Volksgenossen schenke ich sie dir. Begrabe nur deine Tote. Da verneigte sich Abraham tief vor den Bewohnern des Landes und sagte dann zu Ephron, so dass alle, die von den Bewohnern des Landes anwesend waren, es hörten: O doch, wenn du mich nur anhören wolltest, ich zahle dir das Geld für das Grundstück, nimm es von mir an, so will ich meine Tote dort begraben. Darauf antwortete Ephron dem Abraham: Höre mich doch an, Herr, ein Stück Land im Wert von 400 Schekel Silber, was will das zwischen mir und dir besagen? Begrabe nur deine Tote. Abraham nahm die Forderung Ephrons an und wog ihm den Kaufpreis dar, den er im Beisein der Hethiter gefordert hatte, nämlich 400 Schekel Silber nach der beim Kauf und Verkauf üblichen Währung. So wurde das Grundstück Ephrons, das in der Machpela östlich von Mamre lag, das Feld samt der Höhle darauf, nebst allen Bäumen, die auf dem Grundstück in seinem ganzen Umfang ringsum standen, dem Abraham rechtskräftig als Eigentum überlassen, im Beisein der Hethiter, so vieler ihrer ins Tor seiner Stadt gekommen waren. Hierauf begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle auf dem Grundstück, in der Machpela östlich von Mamre, das ist Hebron im Lande Kanaan. So wurde das Grundstück samt der Höhle, die darauf war, dem Abraham als Erbbegräbnis von den Hethitern rechtskräftig überlassen.